vorbei. Ein blasses Gesicht, wie laufst du in den Raum? Der Junge im alten Hemd ist nicht mehr auf dem Stuhl und der Fußboden verwischt die letzten Spuren. Und nimm daher.